Hallo, guten Tag. Solmaz Guten Tag. ist mein Name. Ich bin hier als Assistent-Ärztin tätig. Wie heißen Sie? Mein Name ist Helga Schmidt. Helga Schmidt. Ja, Frau Helga Schmidt. Schmidt mit DT oder? Mit DT, richtig, Ja, ja. okay. Frau Schmidt, vor dem Gespräch würde ich Personal erfahren. Sind Sie einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Ja, okay. Was für Beschwerden haben Sie? Frau Doktor, es geht um meine Finger, die jetzt vor allen Dingen im Winter kalt werden, dann blass werden, wo ich dann auch ein bisschen Schmerzen habe. Das ist nicht immer, aber das stört mich zunehmend. Also in den letzten Wochen hat das jetzt zugenommen, die Häufigkeit, dass die Finger blass werden und dann ich dann Schmerzen bekomme. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Also eigentlich schon seit so 2, 3 Monaten, aber in den letzten 2, 3 Wochen ist es häufiger geworden. Das ist fast jetzt täglich, wo ich diese Täglich. Beschwerden habe, ja. Haben Sie irgendwelche Veränderungen in Ihrem Finger bemerkt? Ja, Frau Doktor, das ist immer ähnlich. Also die Finger werden auf einmal ganz blass Lass, ja. auf beiden Händen, aber es sind nicht immer die gleichen Finger, muss ich auch dazu sagen. Und dann tun die ein bisschen weh. Und wenn ich es ein bisschen bewege, werden die sogar ein bisschen blau. Und Blau. nachher, nach ein paar Minuten, so nach 5 bis 10 Minuten, werden die dann rot, die Finger. Und dann lässt es langsam nach. Und stört mich sehr. Ja, okay. Und haben Sie Probleme beim Händegelenk? Oder In den Hand? Fingergelenk. Eigentlich nicht, aber ich muss dazu sagen, ich habe eine Krankheit, die bei den Gelenken auch mir Beschwerden gemacht hat. Das ist vor 2,5 Jahren festgestellt worden vom Rheumatologen als Dermatomyositis. Und Dermatomyositis. da hatte ich auch Gelenkbeschwerden, auch in den Händen, in Fingern auch ein bisschen. Hatte Muskelbeschwerden, also Schwäche gab in den Oberschenkelmuskeln. Die Haut im Gesicht war rot gewesen. Und das war damals, habe ich viele Ärzte besucht und letztendlich hat dann der Rheumatologe gesagt, dass das diese Dermatomyositis ist. Ist Dermatomyositis gut behandelt? Also ich habe am Anfang Cortison bekommen und Cortison, ja. zuletzt hat er es eingestellt mit MTX. Also ich nehme MTX, MTX, 15 ja. Milligramm pro Woche, ja. 15 Milligramm pro Woche. Genau, damit bin ich jetzt jetzt längere Zeit ohne größere Beschwerden, bis auf diese Finger jetzt. Ja, jetzt Finger. Ja, okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Also ich war jetzt auch vor 2, 3 Wochen erkältet, längere Zeit, aber es war kein Corona, da habe ich auch Test machen lassen. Und da habe ich halt viel Medikamente genommen, wie Paracetamol, die Nase war verstopft, ich habe Nasentropfen genommen. Das waren also 1 bis 2 Wochen fast, habe ich mit der Erkältung zu tun gehabt. Okay. Haben Sie auch Luftnot? Habe ich nicht, nein. Nein. Haben Sie in letzter Zeit Konzentrationsprobleme? Kann ich so nicht sagen, nein. Okay. Haben Sie Husten? Momentan nicht. Also als ich erkältet war, war ein bisschen Husten, aber jetzt habe ich keinen Husten. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren? Ich hatte damals, als ich Cortison genommen hatte, zugenommen, aber jetzt in den letzten halben Jahr, also einem Jahr, habe ich mein Gewicht gehalten. Ich wiege ungefähr 67 Kilogramm. Das habe ich jetzt gehalten. Okay. Haben Sie Probleme auf der Wasserleitung oder beim Stuhlgang? Jetzt aktuell nicht, nein. Okay. Und haben Sie irgendwelche andere Schmerzen? Also eigentlich nicht jetzt. Also die wegen der Dermatomyositis sind die Beschwerden einigermaßen jetzt unter Kontrolle, habe ich jetzt keine Probleme. Ja, Sie haben Ihre Finger werden kalt und werden ganz weiß. Nee, also erstmal sind sie ganz blass. Blass, ja, ganz und dann weiß. Blau und dann rot geworden. Teilweise sind sie auch rot dann, ja. Ja, und wie lange dauert diese Attacke? Also 10 Minuten vielleicht, 10 15 Minuten. Minuten maximal, ja. Mhm. Okay, und wie alt sind Sie, Frau Schmidt? Ich bin 40 Jahre alt. 40 Jahre alt. Wie groß sind Sie? Sie haben erwähnt, Sie sind 72 Kilogramm? Nee, 67. 67. Und ich bin 1,70 Meter groß. 1,70 Meter. Mhm. Ja, okay. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Außer der Dermatomyositis eigentlich nicht, nein. Nicht? Mhm. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, als junge Frau, da war ich so 17 Jahre alt, Appendizitis. Appendizitis. Mhm. Haben Sie noch andere Operationen? Nein. Nein. Wir haben erwähnt, dass Sie Methotrexat eingenommen haben. Aha. Haben Sie noch andere Medikamente? Nein, sonst keine. Nein. Ja. Okay. Und haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Eigentlich sind keine bekannt. Ne? Bekannt, ja, okay. Rauchen Sie, Frau Schmidt? Ja, ich rauche leider, ja. Wie viele Zigaretten pro Tag? Also es ist vielleicht so 10 Zigaretten pro Tag. Eine halbe Schachtel Zigaretten vielleicht. Seit wann? Ja, auch schon seit, jetzt bin ich 40. Ich habe mit 16 angefangen, also über 20 Jahre bestimmt schon, ja. Ja, 24 Jahre. Mhm. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, nicht regelmäßig. Also nur, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin oder wenn sich ein Anlass ergibt. Die nächste Frage ist eine Routinefrage. Mhm. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Nein, ich habe keine Erfahrung mit Drogen. Okay. Und sind Ihre Eltern gesund? Meine Mutter hat auch eine chronische Erkrankung, die hat Morbus Bechterew. Mhm. Und mein Vater, der ist auch Raucher und hat auch diese COPD-Krankheit. COPD. Mhm. Wie alt ist Ihre Mutter? Meine Mutter ist jetzt ungefähr 65. Und wie alt ist Ihr Vater? Der ist 2 Jahre älter, 67, müsste er sagen. 67. Haben Sie Geschwister? Nee, ja, ich bin Einzelkind. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin eigentlich Lehrerin, aber ich bin jetzt seit der Krankheit auch krankgeschrieben, seit fast 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Ja. Habe zwar jetzt versucht, eine Wiedereingliederung, aber das habe ich dann wieder pausiert. Also ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht, ob ich Rente einreichen muss, Erwerbsunfähigkeitsrente oder ob ich nochmal arbeiten kann. Das muss noch geklärt werden, ist noch nicht entschieden. Ja, okay. Sie würden, ich glaube, früh in der Rente gehen. Das haben die mir nahegelegt, aber ich möchte nicht. Ich möchte gerne noch weiterarbeiten. Ja, okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder? Nein. Haben Sie in letzter Zeit Reise gemacht? Nein, das ist schon über 2 Jahre her, letzte Reise, ja. Und sind Sie gegen Corona vollständig geimpft? Ja, Booster 2 Mal. Auch? Nein, noch nicht. Noch nicht, okay. Okay. Haben Sie noch andere Probleme? Das wären die wichtigsten, die ich Ihnen erzählt habe, Frau Doktor. Ah, okay. Okay. Ja, ich habe alle Informationen bekommen. Gibt es noch andere Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Ich kann mal kurz in den Chat reingucken. Vielleicht gibt es Fragen, die die Zuhörer stellen wollten. Gibt es noch Fragen, die Sie gestellt hätten? Haben Sie Krippen im Finger und welche Finger? Die beiden Finger oder die alle Finger? Nee, das sind auf der rechten Seite Zeigefinger und Mittelfinger. Mhm. Und auf der linken Seite ist Mittelfinger und Ringfinger. Mhm. Die sind betroffen. Auch fühlen Sie sich Krippen, oder? Also wenn es länger so ist, dann habe ich auch Kribbeln, ja. Mhm. Okay. Okay, das ist eine wichtige Frage, gell? Welche Finger betroffen sind. Ja, hm? Ja. Und haben Sie etwas später, was machen Sie für die Verbessern? Oder nach der Schmerzen nur bewegen, oder? Ich bewege nur, ja. Hm? Okay. Fieber habe ich nicht, das ist auch eine Frage. Überwärmung der Finger kann ich jetzt nicht sagen, weil also die Finger werden aber auch rot, habe ich gesagt. Gell? Mhm. Also erst blau und danach werden sie rot. Und dann sind sie vielleicht schon erwärmt, aber das kann man jetzt nicht so gut feststellen, weil die Temperatur sind an den Fingern dann auch gestört ist. Da kann ich nicht so gut fühlen, ob es überwärmt ist oder nicht überwärmt ist. So, jetzt gibt es noch ein paar andere Fragen. Haben Sie Stress? Ja, beruflich habe ich Stress, ja. Wenn Sie Stress haben, nehmen die Beschwerden zu. Ja, den Stress kann man nicht so gut fassen. Der ist immer da, deswegen kann ich nicht sagen, dass das zunimmt mit Stress. Haben Sie ab oder zugenommen? Nein, hat sie gefragt, das Gewicht ist gleich. Hatten Sie einen Unfall? Kein Unfall. Wie stark sind die Schmerzen? Am besten mit der Skala dann fragen. Ja. Kopf- oder Nackenschmerzen habe ich nicht, nein. Die Schmerzen sind so auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, so 2 bis 3 vielleicht. Treiben Sie Sport? Nein. Weitere gute Fragen? Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert? Ja, wenn ich die Finger reibe und so warm mache, dann wird es besser, ja. Okay. Oder Handschuhe anziehe, wenn ich draußen bin. Die ganze welche oder Jahreszeit haben Sie Fingerschmerzen oder nur im Winter? Oder? Es ist ja neu angefangen, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Aber seit 2-3 Monaten hat sie es. Oder habe ich es? Und seit 2-3 Wochen, ist jetzt Winter, wird es mehr, also häufiger. Familienanamnese haben wir gefragt, da gab es diese Beschwerden nicht. Neurodermitis ist mir nicht bekannt in der Familie. Haben Sie Urinprobleme? Nein, das ist gefragt worden. Urin und Stuhlgang ist normal gewesen, ja. Gut, aber jetzt haben wir noch ziemlich viele Fragen nochmal gestellt, ja? Medikamente haben Sie gefragt, glaube ich, gell? Ja. Haben Sie gefragt, ja. Also nur MTX, sonst keine anderen, ja. Doch, sie hat was gesagt, sie hat Nasentropfen genommen, gell? Und Paracetamol wegen der Erkältung. Okay. Gut. Sonst noch Fragen? Jetzt sehe ich keine. Dann machen Sie weiter. Was ist Ihre, also, was ist Ihre Verdachtsdiagnose bei der Patientin? Ja, vielleicht, ich habe Verdacht auf Raynaud-Phänomen, aber Sie haben gesagt, nur zwei Finger. Mhm. Und, Raynaud-Syndrom, ja, richtig. Ja, ja, mhm. Ja, richtig. Mhm. Aber nur zwei Finger, Raynaud. Kann sein, kann nicht sein. Wer will das dazu sagen? Raynaud-Phänomen, Raynaud-Syndrom, kann man auch sagen, ja. Ja, also es gibt ja verschiedene Formen vom Raynaud. Es gibt das primäre Raynaud-Syndrom, also ohne bekannte Ätiologie. Da sind die Finger meistens symmetrisch betroffen. Es können alle Finger sein, also mit Ausnahme Daumen ist meistens nicht betroffen. Es können alle Finger sein, aber es können immer auch ein paar Finger sein. Und dann gibt es noch die sekundäre Raynaud. Können wir gleich noch besprechen, was da der Unterschied ist. Aber machen Sie vielleicht erstmal weiter mit Ihrer Vorstellung oder wollen Sie schon zur Oberarztvorstellung übergehen? Ja, ja, vielleicht. Okay. Dann machen Sie. Hallo, Herr Oberarzt. Hallo. Ich bin dienstarbeitende Ärztin und ich habe eine neue Patientin gerade gesehen und ich würde Ihr Fall mit Ihnen teilen. Es handelt sich um Frau Helga Schmidt. Sie ist 40 Jahre alt. Sie 67 Kilogramm schwer und 1,70 Meter groß. Die Patientin klagt über Fingerschmerzen. Die Patientin erwähnt, dass die Schmerzen im zweiten und dritten Digit in linken Hand und in dritten und vierten Digit in rechten Hand treffen sei. Und diese Schmerzen sei seit zwei, drei Monaten aufgetreten, aber seit zwei, drei Wochen schlimmer geworden. Außerdem gab die Patientin an, die Finger zuerst blass, dann blau geworden und dann rot geworden. Aha. Langsam rot geworden. Und eine Attacke dauere ungefähr 10 Minuten. Und sie habe begleitende Kribbelgefühl und Bewegung sei die Beschwerden lindern. In der Vorgeschichte sei Dermatomyositis bei der Patientin bekannt. Sie nehme 15 Milligramm pro Woche Methotrexat ein dagegen und mit 17 Jahren sei die Patientin wegen Appendizitis operiert worden. In der Familienanamnese fanden sie sich bei der Mutter Morbus Bechterew und bei dem Vater COPD. Sie sei Lehrerin und sie sei seit 2 Jahren krankgeschrieben. Deswegen habe sie viel Stress. Sie ist ledig und sie sei vollständig gegen Corona geimpft. Die anamnestische Angaben sprechen für Reino-Phänomen aus. Ja, okay. Sie haben ja beschrieben, dass die Patienten die Finger erst blass, dann blau und dann, dann rot wird. Können Sie erklären, warum das so wird oder warum das so passiert? Wegen der was ist das? Warum werden die Finger blass? Dolaşım aklıma gelmedi. Dolaşım probleminden dolayı değil miydi abi? Hiç hatırlamıyorum ama. Das gefällt mir nicht ein. Das fällt mir momentan nicht ein, leider. Welche Blutgefäße bringen das Blut in den Finger? Wie heißen sie? Nein. Die heißen Arterien oder Arteriolen, ne? Arterien, ne? Welche Arterien? Ist ja egal. Also Hauptsache eine Arterie, die da den Finger versorgt, die hat meistens einen Spasmus, ja, mit eng. Ja. Und dann kommt es zur Durchblutungsstörung, sozusagen kein Blut fließt, deswegen ist es erstmal blass. Warum werden die dann blau manchmal bei den Fingern? Da sind wir auch Akrozyanose, ja? Zyanose bekommen sie dann. Ja, vielleicht. Mhm. Weil die Venen dann, also die Venen erweitern sich dann, deswegen werden sie blau, damit der Sauerstoff nicht kommt und dann das Blut nicht oxygeniert ist. Die Venen sind meistens bläulich durchschimmern, das Ding blau. Und später, wenn die Finger dann rot werden, was ist dann das für eine wieder kommt Sauerstoff. Also praktisch eine reaktive Hyperämie meistens, dann das ist meistens dann stärker durchblutet wird, reaktiv. Gell? Wissen Sie, wie man das nennt auch manchmal, diese drei Farben bei Renault? Wissen Sie nicht wissen? Nein. Das steht aber hier drin, hat jemand geschrieben, ja, Tricolore-Phänomen, richtig, genau, ja. Tricolore-Phänomen, ja, weil es dann diese Farben wie bei der französischen Flagge ausmacht, ja. Was ist das für eine Krankheit? Ist das behandelbar oder was würden Sie der Patienten empfehlen? Wie sie das macht? Oder andersrum gefragt, Entschuldigung, bevor Sie antworten. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass es zwei Formen gibt. Einmal die primäre Renault-Syndrom, das sekundäre Renault-Syndrom. Beim Primär hat man keine Ursache, weiß man natürlich nichts. Das ist so idiopathisch vielleicht. Und bei der Sekundären, wissen Sie, warum das sekundär heißt? Sekundäres Renault? Ja, sekundäre Renault treten manchmal mit anderen rheumatologischen Krankheiten zusammen auf. Okay. Okay. Aber kenne ich leider nicht mehr. Macht nichts. Gibt es auch andere Krankheiten außer rheumatologischen Krankheiten, die ein Renault machen können? Also es gibt ja auch hämatologische Erkrankungen, ne, die sowas machen können. Wissen Sie, welche das machen können? Lupus rheumatologisch hat sie schon gesagt, aber hämatologisch hat jemand schon gesagt, sehe ich gerade. PNH. Was ist PNH für eine Abkürzung? An alle? Polymyositis? Nee, PNH ist Abkürzung wofür? Paroxysmal-Nocturnal Hämoglobin. Nochmal? Paroxysmal-Nocturnal Hämoglobinurie. Genau, paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie auf Deutsch, ja, genau, ja. PNH, das stimmt, jawohl. Lupus haben wir gesagt, Kryoglobulinämie, ja, Kryoglobuline können das mal machen. Sklerodermie gehört zu den rheumatologischen Erkrankungen im weitesten Sinne, ja. Und also es gibt zum Beispiel auch bei einer Polycythemia vera oder auch eine Polycythemie, also eine Vermehrung von Erythrozyten, roten Blutkörperchen, können auch mal ein Renault-Phänomen-Syndrom verursachen. Oder auch mal Paraproteine, wie sie zum Beispiel bei multiple Myelom vorkommen können. Können auch manchmal Ursache sein für ein Renault. Ja? Bulgär? Bitte? Bulgär. Ich habe es nicht ganz... Winnie-Walter Bürger, meinen Sie das als Vaskulitis? Ja, Rauchen. Rauchen, ja, ist auch ein Faktor, der es verschlechtern kann, aber ist jetzt nicht primär das Auslösende, glaube ich. Ja. Gut, jetzt haben wir die rheumatologischen Ursachen. Die hämatologischen, da gibt es noch Rauchen, ja, und was noch? Gibt noch zwei Sachen. Vielleicht auch Medikamente, ich weiß richtig, es nicht. Aber richtig, genau. Medikamente können ja, Renault auslösen. Ja. Was ist so der Klassiker für Renault, Medikamente? Beta-Blocker. Beta-Blocker zum Beispiel, ja, genau. Beta-Blocker oder auch Chemotherapeutika, sowas können das auslösen. Oder diese abschwellenden Nasentropfen, deswegen habe ich es gesagt. Ja, also alles, was so ein bisschen Gefäß aktive Substanzen angeht, Ergotamin oder andere vasospastische Medikamente. Gut, und noch eine Sache, was macht das Rauchen bei vielen Patienten? Also es macht zwar jetzt nicht direkt ein Renault, aber was kann das Rauchen machen, was zu einem Renault führen kann? Ja, sich verschlechtern kann. Deswegen... Aber, ja, Lebensgewohnheit Veränderung. Richtig. Muss man dann auch aufhören. Aber was macht denn das Rauchen mit den Gefäßen? Arteriosklerose. Mhm, genau. Und wenn man das... Verschlusskrankheit. Richtig, genau. Also es ist auch PAVK. Wenn es mal an den Händen oder an den Armen wäre, dann kann es auch mal Renault verursachen. Ja. Sekundäres Renault-Syndrom, ja? Das meine ich damit richtig, genau. Hat jemand noch gefragt gehabt vorhin im Chat? Mit Hinweis auf eine Kollagenose, glaube ich. Haben Sie Schmerzen beim Schlucken, glaube ich, gell? Hat jemand gefragt, das habe ich vorhin mal gesehen gehabt. Trockener Mund, Schluckbeschwerden, ja. Warum fragt man das? Welche Krankheit ist das, die Schluckbeschwerden macht? Ja, vielleicht Methotrexat kann macht. Nee. Wer hat das gefragt? Ich sehe gerade, Herr Elwan hat gefragt. Warum hat er das gefragt? Ah ja, Sjögren. Oh, Elwan. Was für eine Krankheit kann das machen? Trockener Mund, Schluckbeschwerden. Sjögren, sie hat geschrieben. Will jemand antworten dafür? Ist schon gestellt worden, ja. Sklerodermie, ja. Mhm. Sklerodermie, also gehört auch zu den Kollagenosen, ja. Genau. Also das wären die häufigsten Ursachen für ein sekundäres Renault. Wie diagnostizieren Sie ein primäres Renault-Syndrom oder wie stellen Sie die Diagnose? Die Diagnose ist klinisch diagnostiziert. Mhm. Ja. Und wie können Sie sagen, ob es primär oder sekundär ist? Ja, ich glaube primäre. Ja, primäre wegen Rauchen. Kann ja auch ein AVK vielleicht sein, dann wäre es sekundär. Ne? Ja, sekundär. Mhm. Was ist primär? Wie kann man sagen, dass es primär ist? Also erstens kann man sagen, wenn man keine Ursache gefunden hat, eine andere Krankheit ist primär. Das wäre eine Ausschlussdiagnose. Ja. Aber manchmal kommen auch die Krankheiten erst später zum Vorschein. Deswegen... ein Renault-Syndrom, was jetzt, sage ich mal, keine Grunderkrankung hat, länger als 2 Jahre besteht, wird man als primäres Renault-Phänomen bezeichnen. Ja? Was gibt es noch für Charakteristika bei einem primären im Gegensatz zu einem sekundären Renault? Nicht immer, aber wird oft in Literatur erwähnt, was sein kann. Wissen Sie das? Denken Sie mal daran, wie die Finger der Patienten befallen waren, welche Finger befallen waren. Ja, vielleicht die primäre Renault treffen alle Finger. Kann sein, ja. Also meistens der Daumen nicht betroffen, ja, aber die restlichen Finger, ja. Was kann noch sein? Primäre Renault vielleicht hat keine Schmerzen. Schmerzen kann bei beiden sein, muss aber nicht, haben Sie recht, ja. Aber denken Sie mal, was sie gesagt hat, rechts so und links so. Ja, primäre Renner treffen gleiche Finger vielleicht. Ja, wie nennt man das dann? Ist ja nicht die gleichen Finger, aber... Symmetrisch. Symmetrischer Befall, ja, genau. Also häufig so, dass es symmetrisch ist. Wenn es asymmetrisch ist, ist es oft ein sekundäres Problem, was einfach auch organische Störungen in den Blutgefäßen auch meistens hat, ja. Also durch Kollagenosen oder auch durch Vaskulitiden oder was auch immer. Ja. Und Sie haben auch schon erwähnt, beim Primären ist meistens auch der Bezug da zu Kälte oder Stress, dass es immer ausgelöst wird, ist auch ein Argument für ein primäres Renault-Syndrom. Ja. So, was machen Sie mit der Patientin? Sie haben schon gesagt, sie soll aufhören zu rauchen. Ja? Was soll sie noch machen oder wie kann man noch helfen? Sie muss die Trigger verzichten. Nochmal? Triggerfaktoren verzichten, zum Beispiel Triggerfaktoren, Kalte, ja. Kalte oder bestimmte Situation. Genau. Oder wenn sie jetzt rausgeht, was sagen Sie dann? Wenn sie jetzt im Winter rausgeht, was soll sie machen? Sie müssen Handschuhe tragen. Genau. Kann man auch medikamentös gegen Renault was machen? Wenn die Wärmehandschuhe und Rauchen aufhören nicht geholfen hat und es immer wieder kommt? Calcium-Antagonisten? Genau, also man kann versuchen, mit Calcium-Antagonisten zu behandeln. Ja? Manchmal hilft es, oft auch nicht, muss ich dazu sagen. Ja? Da gibt es dann noch viele andere Medikamente, die man ausprobieren kann, aber primär wären so Calcium-Antagonisten wie Nifedipin und sowas möglich als medikamentöse Therapie. Ja. Okay, das wäre so das Wichtigste, glaube ich. Hat sonst jemand noch einen Kommentar oder eine Frage zu dem Thema Renault-Syndrom? Ich gucke gerade mal im Chat nach, ob wir alle alle Kommentare gelesen haben, SLE, also Lupus kann sein, genau, Lupus erythematodes als Kollagenose, ja. Lupus, Kryoglobinämie, Sklerodermie, Sjögren-Syndrom, ja. Und alles mögliche Ursachen einer Grunderkrankung, die an Renault-Phänomen verursachen können, ja. Ich habe eine Gut. Frage. Bitte schön. Welche Antikörper könnten wir anmelden? Für die Diagnose? Ja, Antikörper, zum Beispiel ANA, ANKA oder... Ja. Kommt darauf an, was für eine Verdachtsdiagnose Sie haben. Ja? Ja. Wenn Sie zum Beispiel Verdacht auf Lupus haben, machen Sie meistens ANA oder Anti-Doppelstrang-DNS-Antikörper. Ja. Das würde helfen. Ja. Bei Sklerodermie zum Beispiel kann die dieses Anti-SCL-70 machen. Ja? Und je nachdem, welche Verdachtsdiagnose Sie haben. In Rheumatologie kenne ich mich jetzt nicht ganz gut aus, aber es gibt da so verschiedene Antikörper... Klassifikation, die helfen können, die Diagnose stellen. Manchmal kann man die auch nicht stellen mit Antikörpern. Ja, wenn die Entzündungsparameter normal, wenn die Entzündungsparameter normal sind, sollen wir auch die Antikörper anmelden? Aber wenn Sie nicht die Ursache können, ja, würde ich machen. Ja. Wenn Sie das nicht eindeutig klären können, würde ich machen. Entzündungsparameter. Okay. Genau, ja. Oder auch so die Eiweißelektrophorese und solche Sachen. Oder gucken nach Kryokälteaglutinin oder Kryoglobuline würde ich dann machen. Ja, bei jungen Patienten mit der Erstdiagnose Renault würde ich das machen, glaube ich. Ja. Okay, dann haben wir noch Kommentare oder Fragen zum ersten Fall? Wenn nicht, würde ich sagen, war eine gute Vorstellung Prüfung bestanden, oder? Würde ich sagen. Nein. Nicht? Warum nicht? Es geht aber nicht um Fachwissen. Es geht nicht um Fachwissen. Das ist sehr speziell, was ich gefragt habe. Es geht darum, wie Sie Fragen stellen und so weiter. Die Anamnese erheben war ich besser früher, aber jetzt gibt es noch 10 Tage und ich habe so viel nervöstet und kann ich nicht gut Anamnese erheben. Das ist jetzt. Am besten Checkliste machen, was man bei Anamnese alles fragen sollte und dann abarbeiten. Ja? Manchmal muss man bei bestimmten Symptomen in die Tiefe gehen, manchmal kann man überspringen. Also das hilft dann, Checkliste zu machen. Aber sonst war es gut. Also sprachlich, es war sehr gut. Ja, danke. Danke. Alles klar. Ja, okay. İkinci vakaya geçebilir miyiz? Ya geçebiliriz abi. Kim alıyoruz? Ne alacağım abi? Mehmet. Tamam. Sizin branş var mıydı? Çocuk asistanıydım ben son ama bitiremedik. Allgemein. Allgemein. Mit dem zweiten Fall. Ja. Hallo. Ich heiße Mehmet Selen. Ja. Ich bin aus dieser Station Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin einverstanden, Herr Doktor. Okay. Wenn Sie etwas nicht verstehen, geben Sie mir Bescheid bitte. Zuerst möchte ich Ihre Daten sprechen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Harald Begemann. Könnten Sie langsam buchstabieren? Harald mit H-A-R-A-L-D, Harald. Ja. Und der Nachname ist Begemann, B-E-G-E-M-A-N-N, Begemann. Begemann, Herr Begemann. Herr Begemann, wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. 40, wann sind Sie genau geworden? 21. März 81. 81. Wie groß sind Sie? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Wie groß sind Sie? 1,80 Meter groß und ich wiege 78 Kilogramm. 78 Kilogramm. Richtig. Herr Begemann, wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, ich habe Fieber. Seit jetzt mehreren Tagen. Ich fühle mich auch seit einer Woche nicht gut. Und das Fieber habe ich jetzt so ungefähr, fing erstmal mit Schwitzen an. Ja. Dann hatte ich Fieber gehabt letzten Sonntag und dann war es 2 Tage gut. Und dann hatte ich dann am Mittwoch wieder Fieber gehabt, letzte Woche. Und dann war auch wieder 2 Tage gut. Und jetzt habe ich fast jeden Tag so Fieber. Also geht bis 38,5, 39 Grad. Am Anfang hatte ich auch Schüttelfrost gehabt. Jetzt habe ich jetzt aktuell nur noch diese Fieberschübe. Mhm. Mhm. Herr Begemann, Sie haben Fieber und das Fieber ist nicht jeden Tag, 2 Tage Pause und nochmal geht hoch. Und Sie haben gemessen 39 Grad. Ja, maximal 39 Grad. Aber jetzt habe ich seit 2, 3 Tagen jeden Tag Fieber auch. Jeden Tag? Ja. Okay. Auch Sie haben gesagt, Sie haben Schüttelfrost. Am Anfang hatte ich auch Schüttelfrost, ja. Jetzt, die letzten Tage habe ich jetzt keinen Schüttelfrost. Am Anfang. Okay. Haben Sie auch Nachtschweiß? Ich schwitze auch nachts, ja, ist richtig. Ja. Okay. Haben Sie etwas Schmerzen, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, Nackenschmerzen? Also ein bisschen Kopfschmerzen. Ich fühle mich insgesamt sehr, habe ein Krankheitsgefühl, habe auch Übelkeit, habe zwar jetzt nicht erbrochen. Der Stuhlgang ist auch nicht mehr so. Ich hatte auch mal zwischendurch jetzt auch mal Durchfall, würde ich sagen. Es war jetzt nicht richtig Durchfall, aber so dünner Stuhl, breiig gewesen, einmal, zweimal. Also ist auch die Verdauung nicht normal bei mir. Und also Kopfschmerzen habe ich auch ein bisschen, aber ich fühle mich insgesamt ziemlich krank. Okay. Haben Sie in letzter Zeit Gewichtverlust? Also jetzt habe ich in den letzten Tagen nicht gemessen, aber vorher, also bevor ich das Fieber hatte, war alles normal. Alles normal. Vielleicht habe ich jetzt durch dieses Fieber und Übelkeit und Durchfall vielleicht ein bisschen verloren, aber ich habe mich nicht gewogen. Nicht so viel. Okay, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nicht so richtig. Also vielleicht war die Farbe mal ein bisschen dunkler, aber ich habe auch wenig getrunken. Ich weiß nicht, also das will ich jetzt nicht zu überbewerten. Okay, Herr Begemann, wie ist Ihr Appetit? Der ist schlecht und ich habe auch Übelkeit, ja. Und Sie hatten auch wegen Schmerzen gefragt. Also ich habe so auch ein bisschen Druckgefühl im gesamten Bauchbereich. Und vor 3 Tagen hatte ich auch mal einen Schmerz gehabt. Der war aber nicht so lange, war nur ein paar Stunden eigentlich. 1-2 Stunden hatte ich so einen stechenden Schmerz gehabt auf der linken Seite, aber ist dann wieder weggegangen und kam nicht wieder. Jetzt habe ich aktuell keine Schmerzen dort. In den linken Bauch? Linken, ja. Stechende Schmerzen. Ja, richtig. Das war vor 2 Tagen etwa. Wie sieht Ihre Haut aus? Gelblich oder? Ja, so ein bisschen blass bin ich schon, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt normal ist bei dem Fieber oder ob das so sein muss. Oder Ihr Augen, wie sieht aus? Normal, ich habe nicht darauf geachtet, also okay. Jetzt, ja, so, ja. Ist mir nicht so viel aufgefallen. Ja. Okay. Herr Begemann, ich würde gerne wissen, haben Sie die Vorerkrankungen? Oder chronische Erkrankungen? Eigentlich nicht, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich beruflich sehr oft unterwegs bin und ich war jetzt auch vor etwa 3 Wochen war ich wieder im Ausland gewesen. Vor 3 Wochen? Ja. Was ist Ihr Beruf? Also ich bin in der Entwicklungshilfe tätig, ich bin Ingenieur und arbeite in der Entwicklungshilfe. Und da war ich vor 3 Wochen jetzt auch in Indonesien gewesen. Indonesien? Ja. Können Sie mir sagen, sind Sie schon geimpft für die gebrauchte Impfung in Indonesien? Also ich habe... Also ich musste alle Impfungen nachweisen, weil mein Arbeitgeber wollte. Also ich habe auch Typhus-Impfung gemacht und solche Sachen. Alles habe ich gemacht und... Also Tetanus, alle Impfungen waren komplett gewesen, bevor ich dann auch verreist bin. Okay. Würden Sie schon operiert worden? Sind Sie schon operiert worden gegen etwas? Also keine größere Operation. Ich hatte mal einen Handgelenksbruch, aber da hatte ich nur eine Platte bekommen. Aber schon sehr lange her. Bestimmt schon 20 Jahre her. Okay. Nehmen Sie regelmäßig etwas Medikament ein? Nein. Okay. Herr Begemann, haben Sie gegen etwas Sache Allergie? Eigentlich nicht, nein. Oder Unverträglichkeiten? Ist mir nicht bekannt. Nicht bekannt. Rauchen Sie? Nein. Nein. Trinken Sie Alkohol? Auch nicht, nein. Okay. Bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Drogenerfahrung? Nein, ich nehme keine Drogen, habe auch keine Drogen genommen früher. Okay, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, 2 kleine Kinder habe ich, ja. Und leben Sie mit Ihrer Familie? Mhm, ja. Okay. Ihre Frau und Ihre Kinder sind gesund? Die sind soweit gesund, ja. Okay. Jetzt kommen wir zu Ihrer Familienanamnese. Leben Ihre Familie noch? Ihre Eltern? Ja, meine Eltern leben noch, ja. Wie alt sind Sie Ihnen? Also die Mutter ist jetzt Ende 60 und der Vater ist Anfang 70, also... Die sind jetzt beide im Ruhestand, sind aber sind gesund, also sie haben keine Krankheit. Ruhestand und gesund. Ja. Okay. Herr Begemann, wir sind das Anamnesegespräch beendet. Möchten Sie etwas noch sagen oder fragen, von denen ich wissen sollte? Eigentlich habe ich die wichtigsten Probleme und Beschwerden gesagt, die ich habe, ja. Okay. Ich würde gerne sagen, vielleicht, wie Sie gesagt haben, in letzter Zeit im Ausland und besonders Indonesien, dort konnten sie vielleicht etwas stecken, nicht Zecke, eine Parasite gehabt oder aus einem Träger, aber wir müssen zuerst körperliche untersuchen und etwas Blut abnehmen. Okay, gut. Und soll ich was gegen das Fieber nehmen oder was meinen Sie? Soll ich das erstmal? Ich würde gerne Ihnen eine Medikamente geben und gegen Fieber. Dann sprechen wir darüber. Okay. Was meinen Sie? Ist das vom Ausland? Ist das eine Infektion, meinen Sie, oder was? Woran denken Sie jetzt? Ja, ich habe gedacht, vielleicht Malaria Okay. Ja. Okay. Gibt es dazu Fragen vom Chat? Haben Sie in der letzten Zeit eine Schwellung in Hals bemerkt? Schwellung oder Knoten? Habe ich nicht gemerkt, aber warum fragen Sie? Haben Sie Nachschweiß? Hat er gefragt, hat Nachschweiß, ja. Ja, und ja, es könnte sein, Differentialdiagnose, ein Virenentzündung oder haben Sie Apotasu genommen? Ich habe nicht gehört. Was meinen Sie? Haben Sie Apotasu genommen in der letzten Zeit? Apotasu genommen hat er nicht. Also bevor er Fieber hatte, hat er Gleichgewicht gehabt. Seit dem Fieber hat er vielleicht ein bisschen abgenommen, aber vorher war kein Gewichtsverlust, ja. Mhm. Ja. Aber welche Frage hätten Sie denn gestellt zu der wie lange dauert das Fieber oder das Schub oder Attack? Gute Frage, ja. Also 2-3 Stunden dauert es, ja. 2-3 Stunden. Ja, okay. Genau. Was kann man noch fragen, wenn man jetzt einen Verdacht Malaria hat? Haben Sie Mückensteck in Indonesien bemerkt? Zum Beispiel kann man fragen, ja, genau. Aber hat er so oft Mückenstiche, das hat er nicht gezählt, ja. Hat er gehabt, ja. Das ist eine gute Frage, ja. Was kann man noch fragen? Er ist ja beruflich sehr oft unterwegs. Ist ja auch ein paar Mal schon woanders gewesen, bestimmt. Was macht man normalerweise, wenn man in solche Gegenden fährt, wo Malaria-Risiko da ist? Vielleicht haben Sie bemerkt, etwas auf der Haut, einem Moskito oder... Das hat er gefragt, also Insektenstich oder Zeckenbiss oder wie auch immer. Insektenstich, ja. Insektenstich, Zeckenbiss, sowas, ja. Das ist eine Frage, die man stellen sollte. Vielleicht hat er gemerkt, vielleicht hat er nicht gemerkt, ja. Haben Sie letzter Zeit was Besonderes gegessen? Das ist eine gute Frage, ja. Das wäre wichtig zu wissen. Aber jetzt nochmal auf die Malaria zurückzukommen. Was kann man denn noch fragen? Was sollten denn die Leute machen, die beruflich in die Tropen reisen? Zumindest in manchen Regionen. Richtig, haben Sie eine Malaria-Prophylaxe gemacht? Ja? Würde ich fragen, ja. Er hat es nicht gemacht, weil er beim letzten Mal hat er immer Übelkeit gehabt, wenn er die Tabletten genommen hat. Deswegen hat er diesmal die Malaria-Prophylaxe nicht gemacht. Ist aber auch kein hundertprozentiger Schutz, wenn man sie einnimmt. Das muss man dazu sagen, ja. Aber kann die Wahrscheinlichkeit ein bisschen eingrenzen, ja. Genau. Gut, sonst noch Fragen? Haben Sie Hautausschlag? Das ist eine gute Frage, ja. Hat nicht gemerkt. Farbveränderung der Haut hat er gefragt, auch mit den Skleren, aber hat es nicht so richtig gemerkt. Vielleicht gab es einen Hinweis aus der Anamnese, die Hinweise geben könnten auf diese Frage, die Sie gestellt haben. Warum fragen Sie denn nach Farbveränderung der Haut? Warum? An alle jetzt. Warum ist das wichtig? Herr Doktor? Warum ist es wichtig, nach der Hautfarbe oder der Sklere zu fragen? Achso, ja, ich habe gedacht, vielleicht, Sie haben gesagt, Bauchschmerzen. Ich habe gedacht, vielleicht Pankreatitis oder die andere Differentialdiagnose. Okay. Ja. Und dann fragen Sie nach Haut, weil Sie an Ikterus vermuten, ja? Ikterus, okay, Ikterus, das wollte ich hören. Ikterus. Erwarten aber nicht. No. Er hat es nicht gesagt. Eine Sache hat er gesagt, was vielleicht Hinweis auf Ikterus oder auf. Was ist denn die Ursache für den Ikterus in seinem Fall? Ja, es könnte sein, aber Pankreatitis oder Gallenstein. Leberinsuffizienz. Malaria verursacht Leberinsuffizienz. Kann sein, aber es wäre ein sehr extremer Fall. Hämolyse, richtig. Hämolyse, das war ja. Hämolyse. Hämolyse. Das ist ein hämolytischer Ikterus, kann sein, richtig. Pneumogalie auch. Verursacht. Ja, genau. Hat er Schmerzen gehabt? Linker Oberbauch? Ja, könnte sein. Ja, das stimmt, ja. Hat sich die Farbe des Urins verändert, hat gesagt, er war einmal ein bisschen dunkel gewesen, der Urin. Dunkel sagt, gewesen, er hat wenig getrunken, kann aber auch mal im Rahmen einer hämolytischen Schubes sein, ja? Dass die Urin sich verändert hat, ja? Richtig, genau. Und die Schmerzen im Oberbauch, im linken Oberbauch, kommen woher? Splenomegalie? Ja, aber es kann manchmal, wenn es mal, hat er gesagt, es war akut, ganz stark und dann war es nach 2 Stunden wieder weg. Was kann da passiert sein? Splenomegalie ist ja meistens nicht akut, sondern ist ja eher eine chronische Veränderung oder zumindest mal subakut. Was gibt es denn für akute Probleme bei Malaria-Schub? Mit Struktur könnte sein, aber ich weiß nicht. Mit Struktur kann sein, ja. Dann wäre aber vielleicht noch jetzt nicht mehr so gut bei der Anamnese. Nephrolithiasis oder? Was kann noch passieren? Selten mal. In der Milz, Nekrose, ja. Was ist die Vorstufe von Nekrose in der Milz? Ein Milzinfarkt. Ha? Milzinfarkt kann man geben, wenn Hämolyse, sag ich mal, so Bestandteile, die Blutgefäße verstopfen können. Ha? Kann mal sein, Milzinfarkt, okay. Das war vermutlich das Problem bei den Patienten, ja. Gut, aber wir haben jetzt sehr viele wichtige Fragen gestellt, sehr gut, ja. Gut, wollen Sie dann zur Oberarztvorstellung gehen? Ja, wenn Sie Zeit haben. Ich habe Zeit, ja. Okay. Bitte schön. Hallo, Herr Oberarzt. Hallo. Ich habe heute einen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne Ihnen den Patienten vorstellen. Bitte schön, ja. Ja, Herr Begemann ist ein 40-jähriger Patient, der heute wegen seit einer Woche Hochfieber über 39 Grad und Fieberschübe zu uns kam. Mhm. Und das Fieber ist nicht ganzen Tag und ganze Woche, das ist wie Fieberschübe. Mhm. Wie ein Tag ist 39 Grad Fieber habe mhm. und dann das dauert 3-4 Stunden, dann mhm. geht normale Fieber, dann anderen 2 Tage Pause, dann kommt noch mal Fieber. Mhm. Okay. Er sei folgende Symptome begleitet. Das Fieber sei von folgenden Symptomen begleitet: Kopfschmerzen seit ein paar Tagen und Übelkeit oder Nausea, Vomitus, Erbrechen und er habe bemerkt, dünner Schüttel, zweimal Diarrhö am Tag. Mhm. Und dunklere Wasserlassen habe er bemerkt. Mhm. Dunkle Urin. Dunkle Urin, ja. Mhm. Urin. Und er habe gesagt, in der letzten Zeit, dass er in der letzten Zeit schlechten Appetit habe. Und er fühle sich schlecht und wie. Er fühlt sich ganzen Körper krank. Und er habe auch die linke Abdomen die, im Milzbereich Schmerzen, Bauchschmerzen. Und ja, er habe keine Vorerkrankungen und er sei, er ist, oder ja, er sei schon lange früher Handgelenk Fraktur operiert worden und Medikation und Allergie sei er unauffällig und er raucht nicht, er ist nicht Raucher und er trinkt nicht Alkohol, kein Alkohol. Familienanamnese ist unauffällig und ihre, seine Familie sind Ruhestand und die soziale wichtig zu erwähnen ist, dass er beruflich Ingenieur und Entwicklungsprojekt arbeitet. Er sei vor 3 Wochen im Ausland Indonesien und nach der Rückkehr hatte er habe er Beschwerden und er sei vollständig geimpft und auch gegen gegen Reisekrankheit auch vollständig geimpft. Ja, das war alles. Ich habe den Patienten Medikamente gegeben gegen Fieber. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Oder? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist, oder ja, wie kann ich sagen, für die Sätze. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Malaria aus. Und um meine Verdachtsdiagnose abzuklären, würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Zuerst sollte ich körperliche Untersuchung, Inspektion und auch andere und mache ich Blutbild, schaue ich Blutbild, ich nehme Blut ab, besonders hämatolytische Anämie, Hämoglobin und LDH, Leukozyt, Thrombozyt schaue ich. Und besonders natürlich dicke Tropfen schaue ich okay. Mit dieser Färbung. Die Untersuchung Palpation erwarte ich Splenomegalie. Ja, sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie. Antimalaria-Medikamente, Quinin könnte ich geben oder verschreiben. Ja, ja. Also erstmal müssen wir eine Diagnose stellen, richtig. Was sind Differentialdiagnosen? Ja, aus Differentialdiagnose gehe ich Pankreatitis oder Milzruptur könnte sein oder Virusinfektion, andere Virusinfektion könnte sein. Ja, also im Prinzip kann das jede Art von Infektion auch sein, andere, ja? Mhm. Also infektiöses Geschehen, infektiöses Fieber. Viral, parasitär, mikrobiell, kann alles sein, richtig, ja. Aber Sie haben schon richtig gesagt, also bei jedem Patienten, der aus dem Ausland, vor allen Dingen aus dem Malaria-Gebiet kommt, der Fieber hat, müssen Sie eigentlich Malaria immer als die wichtige Differentialdiagnose im Kopf haben, ja. Sehr gut, ja. Dengue-Fieber, genau, alles solche Sachen, viral, kann verschiedene Ursachen haben, ja. Gut, wie bewerten Sie, dass der Patient nicht regelmäßig Fieber hat? Oder jetzt am Anfang war das jetzt nur irgendwie jetzt jeden zweiten Tag gewesen? Oder wie bewerten Sie das? Schübefieber? Fieberschübe gehabt, ja. Ist das oft beim Malaria so? Oder? Intervalle Fieber, oder? Nee. Ja, genau. Also eigentlich muss man ja sagen, hat dann. 2 Tage kein Fieber, 1 Tag Fieber und dann wieder 2 Tage kein Fieber. Und dann hat er jetzt seit ein paar Tagen jetzt regelmäßig Fieber. Ist das normal für Malaria oder ist das eher untypisch? Ja, nicht nur an Malaria erwarte ich, auch Rheumatoid Arthritis und Multiple Sklerosis könnte sein. Aber ist das regelmäßig, dass er Fieber nein, hat nein, und dann nein, zwei nein, Tage nein. kein Fieber und dann wieder nein. Fieber? Ist das typisch? Ja. Für die Malaria? Welche Malaria-Form kennen Sie denn oder welche? Gibt es verschiedene Malaria-Formen? Leider nicht mein Fachbereich. In der Pädiatrie muss es sein. Ja. Gibt es in der Türkei kein Malaria mehr? Ich glaube nicht so viel. Okay. Also es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja diese Malaria tertiana oder die quartana, wo die regelmäßigen Fieberschübe sind, wo die Patienten zum Beispiel einen Tag Fieber haben, einen Tag nicht. Das ist die tertiana. Dann gibt es die quartana, wo die Patienten Fieber haben, dann zwei Tage kein Fieber. Aber das ist der Rhythmus der Parasiten, die sich wieder erneuern und dann wieder zerfallen können und die Erythrozyten wieder befallen können. Deswegen ist das dieses Rhythmische, ja. Aber es ist oft so, dass dann verschiedene Generationen von Parasiten heranwachsen, dass es dann später oft nicht mehr so rhythmisch ist. Dann haben die Patienten teilweise auch jeden Tag Fieber, ja. Das spricht jetzt nicht gegen Malaria tertiana oder quartana zum Beispiel, ja. Aber es gibt diese Form, wo man wirklich regelmäßig Fieber hat, nur alle zwei Tage zum Beispiel, ja. Das ist die Malaria quartana. Und dann gibt es die Tropica, die ist ja unregelmäßig, weil da verschiedene Parasitengenerationen gleichzeitig heranwachsen können, ja. Aber das wäre ein Hinweis für Malaria, wenn es so regelmäßigen Abständen wäre, ja. Gut, ja, ein dicker Tropfen, haben Sie gesagt, sehr gut, das Wichtigste. Und dann kann man natürlich nach Laborwerten gucken. Gibt es irgendwelche spezifischen Laborveränderungen bei Malaria? Ja, ich erwarte auch LDH, höher LDH. Warum? Und, warum ist LDH erhöht bei Malaria oft? Wegen Supplen oder? Es gibt wo kommt die LDH her bei Malaria? Wegen Hämolyse. Richtig, ja. Hämolyse ja. Und LDH-Wachstum, ja. Was kann man noch bestimmen für als Hämolyse-Parameter? Bilirubin. Bitte? Auch Bilirubin, ja. Genau. Parameter. Welches Bilirubin ist erhöht? Indirektes Bilirubin. Indirektes Bilirubin, richtig. Was gibt es noch für einen Hämolyse-Parameter außer Bilirubin, LDH? Ja, Thrombozytopenie, Leukozytopenie auch. Ich glaube, kann mal sein, muss aber nicht. Kann aber sein, ja. Es gibt noch ein Protein, das man im Blut messen kann, was bei hämolytischer Anämie erniedrigt ist. Richtig, Haptoglobulin ist erniedrigt, genau, ja. Ja, PCR gibt es mittlerweile auch, aber das, also die Hauptdiagnose wird gleich mal durch Mikroskopie gestellt immer noch, ja. Haben Sie in der Pädiatrie mal einen Malaria-Fall gehabt? Ich habe keine Erfahrung. Keine? Ja. Ich habe in Deutschland schon Malaria-Fälle gesehen, in der Pädiatrie. Oh. Ich habe 18 Monate gearbeitet, aber... Auch mikroskopisch. Oh. Also das waren Flüchtlinge aus, ich glaube, Pakistan oder Afghanistan. Der hat Malaria als ein Kind in der Pädiatrie mit Fieber. Oder auch, weil jetzt über den Frankfurter Flughafen, ich wohne ja in Frankfurt, es kommen viele Leute aus dem Umkreis, und wenn die fliegen, wenn sie Fieber haben, dann kommen sie in die Uniklinik, da sieht man oft nicht, aber ab und zu mal schon Malaria-Fälle, ja. Und das dann kann man mikroskopisch dann gut erkennen, diese Plasmodien in den Erythrozyten, ja. Ja, ich arbeitete in Istanbul 3 Monate in Pädiatrie. Ja. Nur einmal habe ich gesehen, als Mikroskopie diagnostische Kriterien habe ich. Ich hätte erwartet, dass mehr ist in der Türkei, ha? Ist nicht mehr, ha? Früher. Merci. Eine französische Kind. Okay. Gut, weil es in vielen Landkarten, wo so die Malaria-Risiko beschrieben wird, ist immer noch Türkei so ein bisschen farbig, wo man sagt, da ist noch ein gewisses Malaria-Risiko. Deswegen dachte ich, wäre in der Türkei doch ein bisschen mehr Malaria-Fälle. Endemiegebiet in der Türkei. Oh. Wo, im Osten oder wo? Südosten vielleicht, ja. Okay. Wir haben keine ländlichen Fälle, alles in Ostafrika. Wirklich? Na, will ich mal hoffen, dass es so ist, ja. Okay. Alles ausländische Fälle, ja? Okay, gibt es noch Kommentare zu dem Fall oder Fragen? Vielleicht müssen wir diese Krankheit beim Gesundheitsamt melden. Ja, gute Frage. Muss man Malaria melden? Ja, muss melden. Meldepflicht, Erreger, ja. Aber nur die Erreger, die Krankheit nicht, sehe ich gerade. Ich habe gerade eine Tabelle aufgemacht. Oh. Aber ich würde es melden, glaube ich. Malaria ist jetzt nicht die häufigste Krankheit in Deutschland, deswegen würde ich, wenn man einen Nachweis hat bei einem Patienten, Erregermeldung, was auch immer das bedeuten mag. Man muss melden, ja, in Klammern. Muss ich nochmal nachgucken, ob es gemeldet werden muss, aber im Zweifelsfall würde ich melden, ja. Gut, okay. Wie war die Vorstellung und Anamnese von meinem Doktor? Ich fühle mich ein bisschen aufgeregt, aber hat ja. Hat man nicht viel gemerkt, war sehr gut. Das war meine erste Anamnese. Oh, dann noch besser, ja. Also danke, bestanden hiermit, ja? Danke sehr. Oder gibt es andere Kommentare? Nee, die Fragen waren sehr gut gestellt und war alles sehr gut. Okay. Bugünlük de bu kadar. Olsun mu?